Die Begriffe gleich kann man als Bilder, als Metaphern sehen. Ist das Ihr Schiff? Ich bin der Kapitän, ja. Wo geht's hin? Schiff, Kapitän. Wohin soll's gehen? Oder auch, nimm mich mit Kapitän auf die Reise. Die raus aus meinem ganz und gar zerstörten, konfusen Leben. Irgendwann, nach einem seiner Besäufnisse, ganz zufällig, landet Freddy Quell auf einem Schiff, das an der Mole liegt und trifft den mit dem Charisma, der Kapitän seines Lebens werden wird. Zumindest zeitweise. Paul Thomas Anderson erzählt die Geschichte vom Fall und Aufstehen und erneutem Fall dieses Freddy Quell. The Master ist eine universelle Geschichte von Verführung und Macht. Die Bezüge zu Scientology-Gründer L. Ron Hubbard sind wohl da, aber nicht wesentlich. Verführung also, dazu ist am Anfang nötig der am Boden liegende, der Gestrauchelte, Freddy also. Sie sind vom rechten Pfad abgekommen, nicht wahr? Der den Sinn verloren hat in seinem Leben und ihn nun vom Meister, The Master, wiederbekommt. Die 1940er Jahre gehen zu Ende. Freddy war im Krieg. Am Körper ist er unversehrt, nicht aber an der Psyche. Paul Thomas Anderson lässt sich eine gute halbe Stunde Zeit, um Joaquin Phoenix, der Freddy spielt, als Verstörten, als Zerstörten in seiner Erzählung zu etablieren, mit all dem Saufen, den Frauengeschichten und den aggressiven Ausbrüchen. Wenn dieser Meister Lancaster dort etwas später konstatiert, Sie reagieren aggressiv, weil Sie zu viel Alkohol trinken, so trifft das den Nagel auf den Kopf, ohne sonderlich originell zu sein. Freddy ist nun das Material, das Lancaster dort formen kann, weil der Veteran nach einem Ziel, nach Sinn und wohl auch nach einem Glauben sucht. Dieser Kampf tobt schon länger in dir, als du ahnst. Hier die Selbstvorstellung von dort, der am Anfang von The Master eine kleine Gruppe um sich geschart hat, die immer stärkeren Zulauf bekommt. Ich bin Schriftsteller und Arzt und Atomphysiker und theoretischer Philosoph. Und Sektengründer. Dies ist ein Mann mit einem eisernen Willen zur Macht. Philip Seymour Hoffman, der dort spielt, liefert sich mit Joaquin Phoenix ein fast verstörend intensives Spiel. Eines von Annäherung und Abstoßung, von Unterwerfung und Aufbegehren. Eines, das dort perfekt beherrscht. Das, was ich jetzt vorhabe, wird dich dazu bringen, dich in einer Gruppe zurechtzufinden. Inklusive aller Psychotricks. Sie kommen mir so bekannt vor. Paul Thomas Anderson hat seinen Film eine tragische Romanze zwischen Freddy und seinem Meister genannt. Eine Romanze mit einem Wechselbad von Gefühlen. Lancaster Dodd macht Freddy zu seiner rechten Hand. Und der begibt sich ganz in die Fänge dieses Psychogurus. Sag es. Doris. Doris. Ja, Doris, siehste. Vermisst du Doris? Sag ihren beschissenen Namen noch einmal und ich schwöre dir. Doris. Ich schwöre es dir, verdammte Scheiße. Doris. Paul Thomas Anderson zeichnet die Beziehung zwischen Freddy und dort zwischen Jünger und Meister wohl als symbiotisch mit homoerotischen Untertönen, aber auch als sehr ambivalent, zumal Freddy die gequälte Seele weitersäuft. Und dem wird nun klar, vielleicht spürt er es auch nur ganz widerwillig, dass der Mann, den er so verehrt, dieser Ersatzvater, ein Scharlatan ist, für den auch er nur ein Bauer im großen Schachspiel Macht und Einfluss darstellt. Er findet das alles, der überlegt sich irgendwelchen Stoß. Merkst du das gar nicht? So also beginnt Freddys Abfall und damit erneuter Fall. Der Außenseiter, kurz angekommen, wird wieder ausgestoßen. Ob die Geschichte in der Pornoszene spielt wie 1997 in Andersons Boogie Nights oder jetzt in einer spirituellen Sekte wie in The Master, im Kern erzählt Paul Thomas Anderson immer wieder von solchen Außenseitern, die in eine schon existierende Familie kommen und langsam merken, wie die ersehnte Gemeinschaft für sie zum Gefängnis wird. Anderson entfaltet in knapp 3 Stunden Kinozeit ein facettenreiches Drama, in dem er, wie er sagt, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als Ära zeigen will, in der die Menschen zu einem neuen Leben aufbrachen, aber viel Schmerz und Tod verarbeiten mussten und sich so ein schwarzes Loch auftat, in das Seelenfänger wie Lancaster dort hineinstießen und willfährige Opfer fanden. Doch am Ende entsteht der Eindruck, dass Paul Thomas Andersons The Master zwar ein großartig inszenierter, aber vor allem ein Ideenfilm ist, der trotz des grandiosen Spiels von Joaquin Phoenix und Philip Seymour Hoffman kalt bleibt. Wie in einem Laborexperiment sehen wir die Versuchsobjekte agieren und Gefühle spielen, aber wir spüren nichts von denen, wenn wir ihnen zuschauen. Und wir können schwer nachvollziehen, warum sie so handeln, wie sie dann handeln. The Master wirkt sehr abstrakt. Solche Abstraktionen aber verträgt das Kino schwer und nicht selten wird es damit zu einer lähmenden Vorstellung, die uns draußen hält.